Heimat, mein Tirolerland. Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze und leuchten weit von steiler Felsenwand. Ein harter Kampf hat dich in zwei geschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Die Dolomiten grüßen aus der Ferne in roter Blut zum letzten Lebewohl. Riesige Berge, steile Felsenwand, sind Tirolers Freude, sind sein Heimatland. Steige hoch, Tiroler Adler, hoch über Fels und Land. Steige hoch empor über dein Südtiroler Land. Keine Alpen trennen, was ein Gott uns verband. Deutsche Herzen brennen im Tiroler Land. Deutsche Burgen ragen von Lech bis zum Inn. Alle Winde tragen wieder her und hin. Eure Herzen schlagen hier wie dort alle Zeit. Deutsche Laute klagen Gott ein gleiches Leid. Keine Alpen trennen, was ein Gott hat verbannt. Deutsche Herzen brennen im Tiroler Land. Du bist ein Teil von meinem Herz geworden. Ja, wir loben, wir beschützen dich. Das Erbe halten wir in Ehren. Bei Tirol, ich liebe dich. Deutsch ist die Sprache, Deutsch ist das Land. Haltet die Treue stets mit Herz und Hand. Lodernde Feuer in dunkler Nacht kündeln, dass die Freiheit in den Bergen erwacht. Über Berge und Täler haltet schützend deine Hand. Der Tiroler Süden bleibt deutsches Heimatland. Steige hoch, Tiroler Adler, ganz weit hinauf. Wir nehmen das Unrecht nicht mehr länger in Kauf. Keine Alpen trennen, was ein Gott uns verband. Deutsche Herzen brennen im Tiroler Land. Deutsche Burgen ragen von Lech bis zum Inn. Alle Winde tragen wieder her und hin. Keine Alpen trennen, was ein Gott uns verband. Deutsche Herzen brennen im Tiroler Land. Deutsche Burgen ragen von Lech bis zum Inn. Alle Winde tragen wieder her und hin. Eure Herzen schlagen hier wie dort alle Zeit. Deutsche Laute klagen Gott ein gleiches Leid. Keine Alpen trennen, was ein Gott hat verbannt. Deutsche Herzen brennen im Tiroler Land.